Bruder, Mann. Mein Leben geht grad den Bach runter. Es ist so, als geht für mich grad die Welt unter. Meine Freundin hat grad eben mit mir Schluss gemacht und dabei noch gelacht. Ich hätte das nie gedacht. Was soll ich machen? Steh allein im Leben, die ganze Zeit Depri, so ohne Gesprächsthemen. Wenn du nicht wärst, würde ich mir mein Leben nehmen. Mann, ich liebe sie und sie haut einfach so rein. Sie hat mich einfach verlassen, ich bin jetzt völlig allein. Ich hätte auf dich hören sollen, du konntest sie noch nie leihen. Ich hätte echt mehr auf dich hören sollen. Du hast gesagt, sie ist nicht gut, ich bekomm bessere Eulen. Warum wollte ich nur sie? Warum wollte ich nicht hören? Jetzt hab ich den Mist, ich schieb den über Depri-Körn. Sogar unsere beste Freundschaft hat darunter gelitten. Ich bin jetzt immer für dich da, du kannst mich um alles bitten. Nie wieder wird eine Frau zwischen uns beiden stehen. Sie wollte mich immer verändern, mich um 100 Grad drehen. Unsere Freundschaft zerstören, okay, ich hab es eingesehen. Du hast es immer gesagt, ich hab dir nie geglaubt. Hab ihr mehr vertraut, du hast sie von Anfang an durchschaut. Sie war falsch, sie hat alles zerstört. Mein Bruder, hätte ich doch früh auf dich gehört. Hätte ich doch früh auf dich gehört.